Nun, Mord, in unserem Filmchen legst du den kleinen Moses ins Körbchen und versteckst das dann im Schilfchen, okay? Licht, Kamera, ab! Oh, diddly-daddly-do, Eckchen vom Fleckchen! Der uns bodenlose Fall!